info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um die Sängerin und Saxophonistin Sabine Brandt gehen. Sabine ist aus dem östlichen Teil Deutschlands, sie ist Berlinerin und das werden wir auch so ein bisschen durchhören, aber sie singt nicht mit Berliner Akzent, sondern sie singt Schlager seit vielen Jahren, sie ist sehr erfolgreich und sie hat eine ganz tolle Website, sodass Sie sie auch sehen können und auch das nachlesen können, was ich Ihnen jetzt zu ihr erzähle. Die Sängerin und Saxophonistin Sabine Brandt begann in frühester Kindheit, sich mit Musik zu beschäftigen. Mit 9 Jahren bekam sie Saxophonunterricht an der Musikschule. Durch ihre sehr guten Leistungen befolgte sie den Rat ihres Lehrers, sich an der Musikhochschule Hans Eisler in Berlin zu bewerben. Nach erfolgreicher Aufnahme begann sie ihr 4-jähriges Musikstudium im Fach Saxophon, Tanz- und Unterhaltungsmusik und Pädagogik. Während der Zeit des Studiums begann Sabine in verschiedenen Livebands zu spielen. Hier sammelte sie die ersten Erfahrungen. Nach Abschluss des Studiums war sie 8 Jahre lang Pädagogin an der Musikschule in Oranienburg. Zusätzlich nahm sie 5 Jahre Gesangsunterricht bei der bekannten Jazzsängerin und Dozentin Conny Strauch. Durch die Begegnung mit ihrem heutigen Ehemann und Produzenten Michael Brandt entstand eine musikalische Zusammenarbeit und sie gründeten 1996 gemeinsam ihre eigene Band. Seitdem sind sie bei ihren Veranstaltungen, darunter Konzerten, Radio- und TV-Sendungen, Hochzeiten etc. sehr erfolgreich tätig und begeistern ihr Publikum mit musikalischer Professionalität und ansprechender Moderation. 2001 haben sie in dem auf der Berlinale ausgezeichneten Kinofilm Heidi M. mitgewirkt. Im selben Jahr entstand ihre ersten eigenen Songs und mehrere CD-Veröffentlichungen. Bei unserem Gespräch waren es bereits 6 bis 8. Im Frühsommer 2010 startete Sabine neben ihren Auftritten mit ihrer Band, Sabine Brandt und Band, ihr erstes eigenes Projekt. Die Künstlerin stellt ihr Soloalbum immer wieder mit eigenen Texten und neuen Arrangements vor, angefüllt mit Sabines positiver Ausstrahlung. Die habe ich natürlich auch erlebt, die Ausstrahlung und vor allem die Frau, die schöne blonde Frau. Es gelingt ihr eindrucksvoll, Geschichten und Gefühle mit ungekünstelter Wahrhaftigkeit zu schildern und dabei ein Gänsehaut-Feeling zu vermitteln, das mitten ins Herz trifft. Immer und immer wieder. Und ich hatte sie in einem Museumscafé als Gesprächspartnerin, sodass der Hintergrund unseres Gesprächs ein bisschen laut ist. Aber ich glaube, Sie werden sie sehr sympathisch finden und sich daran freuen, dass Sie hier eine deutsche Sängerin haben, die Sie dann auch im Internet wiederfinden und deren Songs auch. Und sie singt nach wie vor. Sie hat eine schöne, rauchige Stimme. Hören Sie mal rein. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt mit Sabine Brandt im Museum of Fine Arts in St. Petersburg, Florida, unterhält. Viel Spaß bei dieser Unterhaltung. Museumscafé. Sabine, Sie sind sehr weit gefahren für mich. Tja, das freut mich trotzdem. Die Fahrt hat sich gelohnt. Ja. Und Sie sind in Amerika jetzt, und aber mehr oder weniger, um mal wieder in Amerika zu sein. Nicht auf Dauer, sondern nur ein bisschen, nur ein Besuch. Und der kommt aus wo? Aus Berlin, also ich wohne in der Ecke von Berlin. Tja, und ich möchte natürlich hier auch wieder mal etwas Urlaub machen. Florida ist ja ein wunderschöner Ort. Ja, Hochsommer. So ist es. Ja, bei uns ist es viel heißer im Moment. Man kann gar nicht sagen heißer, man kann nur sagen, vielleicht, dass hier einfach mehr Luftkühlung herrscht, wenn man auch mal reingeht. Also das kann man in Deutschland nur in Kirchen veranstalten, dass man also mal im Kühlen sitzt, mitten im Sommer, gell? Das ist wohl wahr. Sie haben mir eine schöne CD mitgebracht, beziehungsweise auch geschickt. Und wir haben einige auch zu verschenken. Das ist natürlich wunderbar. wunderbar, das freut uns sehr. Und eine Karriere mit Saxophon, denn auf dem Cover ist ein Saxophon. Erzählen Sie mir dazu mal etwas. Wie hat das alles angefangen? Sind Sie Saxophonistin? Ja, ich bin auch Saxophonistin. Ich habe als Kind Saxophon gelernt und auch an der Musikhochschule. Dann bin ich ausgebildet worden als Pädagogin und Musikerin im Fach Saxophon. Wir haben natürlich auch Klavier dazu gelernt als Pflichtfach und habe immer weiter fort weitere Instrumente dazu gelernt, noch wie Querflöte und natürlich Gesang. Ja, und Sie haben eine schöne Stimme, eine rauchige Stimme fast. Also wenn man Sie so sieht, Sie sind groß und schlank und blond und dazu habe ich mir gar nichts vorgestellt erstmal. Und wenn man das dann hört, dann ist man überrascht. Sagen das die Leute, dass Sie also eine besondere Stimme haben? Fällt das auf? Ja, eine Stimme muss ja immer etwas Markantes haben. Doch, sprechen mich natürlich viele drauf an. Sie sollte einen Wiedererkennungswert haben. Das ist natürlich schön. Wenn man an Leute denkt wie Anastasia, da denkt man ja, singt eine Schwarze. Gibt's ja auch. Ja, das stimmt. Es gibt also ganz große, es gibt Soul-Stimmen, das stimmt. Ja, ja. Und von klein auf gab es eine bestimmte Musikrichtung, die Sie interessiert hat? Nun gab es auch, Sie sind Berlinerin, aber Sie sind aus dem Ostteil. Das heißt, ist das eine andere Musik gewesen, als Sie nach der Wende auf einmal auf Sie zukamen? Oder haben Sie immer schon ein bisschen Westmusik gehört? Doch, wir haben ja auch alles gehört. Und ich denke mal, als Teenie ist man da auch sehr offen. Also die Musikrichtung war bei mir nicht festgelegt. Ich habe auch alles gehört, was ein Teenie gehört hat. Und ich höre heute auch noch von, ich sag mal wirklich, Schlager bis Rap, alles eigentlich. Ja. Aber waren da nicht Rockgruppen, Ostrockgruppen, also Pudis, ist das Rock? Ja, das war nicht gerade meine Lieblingsgruppe. Also es gab hervorragende Bands, die es ja auch heute noch gibt. Aha. Auf jeden Fall. Nennen Sie mal so ein paar. Was hat Ihnen denn gefallen? Silly zum Beispiel. Mhm. Karat ist heute noch sehr erfolgreich. Ja, absolut. Haben stimmt. Auch tolle, tolle Musik, tolle Texte. Ja. Die Bands sind eigentlich heute auch noch präsent. Pudis mhm. natürlich auch. Ja, natürlich. Aber ich meine, wir spielen sie auch nicht im Radio. Ich wollte nur sagen, es gibt so bestimmte Sachen, die man sagt, das war bestimmt Ost und sehr bekannt. Und das kam ja auch, schwappte dann auch über den Westen rüber, dass man sagt, Mensch, also das sind auch Gruppen, die man wusste, die man kannte. Ja, zum Beispiel Künstler auch wie Veronika Fischer. Ja, ja. Und nach der Wende eine ganze Reihe. Gabi Albrecht, plötzlich tauchte sie auf. Ja. Kein Mensch wusste, wer das war vorher. Und das ist also jetzt ein Oldie schon fast, also man kennt sie schon so lange. Mhm. Jetzt ihre Richtung ist Schlager, das, was wir hier auf der CD haben. Und ist Schlager etwas, was Sie, was viel Spaß macht? Ist es etwas, was Sie, wenn Sie jetzt Lust hätten, was würden Sie machen? Also Schlager ist erstmal eine Musik, da glaube ich, dass man sehr viele Leute anspricht und ich singe auch sehr gern Schlager. Ich singe auch sehr gerne ruhige Balladen, nachdenkliche Balladen, das finde ich auch sehr schön. Jeder Mensch hat ja immer zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Stimmung und ich glaube, dass kein Mensch sich nur Balladen anhört oder nur Schlager. Und wenn man die gewisse Mischung dann mitbringt, kann sich jeder zu seiner Stimmung die passende Musik anhören. Und auch von Ihnen verschiedene CDs oder ist das jetzt, das ist nicht die erste, nicht? Nein, das ist schon die sechste. Das ist schon die sechste. Mhm. Also, und da sind auch verschiedene Richtungen auf jeder CD oder haben Sie eine Mischung immer? Die Richtung ist schon ähnlich. Ja, es wird natürlich von CD zu CD immer etwas, vielleicht sagt man ausgereifter oder so, aber die Richtung ist schon ähnlich. Und da gibt es eine ganze Band, das ist Sabine Brandt und Band. Und richtig. Wer ist denn nun die Band? Wie kommt man an eine Band? Ist das ganz einfach? Findet man sich zusammen? Ich habe gehört, da gehört der Ehemann mit dazu, oder nicht? Ja, das auch schon seit vielen Jahren. Ja. Der Ehemann, daraus entstand die Band eigentlich. Wir haben die Band zu zweit aufgebaut, dann haben wir noch einen Sänger mit dazu genommen. Wir haben mit einem Pianisten gearbeitet, wir haben heute noch eine Violinistin dabei, die arbeitet im Filmorchester Babelsberg, ein sehr berühmtes Orchester bei uns. Ja, absolut. Also gute Leute. Ja. Und je nach Auftrittsmöglichkeiten oder wie wir halt gebucht werden, spielen wir in diesen Besetzungen. Ja. Und jetzt gibt es da ein paar Kinder, die dazwischen kamen. Ja. Das heißt, Sie sind Mutti von zwei oder drei? Zwei Kinder habe ich, ja. Auch mit etwas größerem Abstand. Aha. Wie finden die das denn, dass Mama und Papa singen? Also ich meine, und spielen. Das ist doch irgendwie ein ganz anderes Leben als das von ihren Klassenkameraden, nehme ich jetzt mal an, oder? Ja, also... Mama tingelt gerade. Kann ich Hausaufgaben übersehen, oder? Doch, also es ist ein anderes Leben mit Sicherheit, aber ich glaube, dass ich für meine Kinder eigentlich viel mehr Zeit hatte als andere Muttis. Mhm. Eine Mutti, die Verkäuferin ist, ist den ganzen Tag weg. Ich bin meistens, wir fahren noch mittags los, wir haben sehr viel im Berliner Raum gespielt, war ich immer wieder da, also die Woche über arbeiten wir viel im Studio bei uns zu Hause, da bin ich vor Ort. Also es gab eigentlich nie Probleme, dass ich mich um meine Tochter schlecht kümmern konnte oder so. Es hat schon auch Vorteile, aber es bringt natürlich auch viele Nachteile mit sich, wie in jedem Beruf. Aber da hat sich meine Tochter und mein Sohn ist ja schon erwachsen, der ist ja schon längst raus, da haben sie sich dran gewöhnt. Und sind nicht Musiker geworden? Der Sohn, macht er auch Musik oder gar nicht? Nee, der Sohn macht nicht Musik, aber meine Tochter, denke ich, die spielt jetzt auch seit vielen Jahren schon Geige und Klavier, die wird wohl in die Richtung auch gehen. Und sagt sie, Mama, Schlager ist toll? Oder sagt sie, ich jetzt laufe Rockbands hinterher? Was ist es? Also, da äußert sie sich jetzt nicht. Dass jetzt, ja, genau. Also sie würde jetzt nicht sagen, was du singst, ist nicht toll. Sie hört sich jetzt in dem Sinne auch nicht ständig an. Aber ich denke mal, sie ist in einem Alter, da hört sie das, was die meisten Mädchen hören. Mhm. Miley Cyrus, was es da alles gibt. Klar. Lady Gaga. Ja. Und das ist auch ganz normal und... Bringt das, wenn man so etwas, ich meine, wenn man Kinder hat, dann bringen die diese Richtung mit rein in Haushalt. Auf jeden Fall. Und hat das denn auch eine Wirkung auf Mama oder gar nicht? Ich denke, dass es für mich von Vorteil ist, dass ich so eine relativ junge Tochter noch habe, weil es gibt ja doch immer wieder auch in dieser Richtung Musik, die man mit in andere Musikrichtungen verarbeiten kann. Und man muss ja auch die Augen offen behalten, ne? Sonst wird man ja da ein bisschen betriebsblind vielleicht. Gibt es auch Lieder von Ihnen auf Berliner? Nein. Eigentlich schade. Also irgendwo habe ich ein langgezogenes Nein in einem der Lieder gehört und habe gedacht, aha, da ist die Berlinerin. Die kommt also in einem Text, hört man das so ein ganz klein bisschen. Und ansonsten hört man keinen Dialekt. Und ich finde das eigentlich schade, weil der Dialekt auch den Menschen ausmacht. Und zwar zu einem großen Teil. Und wenn Sie so reden, dann wäre es fast schön, wenn da mal ein Lied rauskäme. Vielleicht dürfen wir. Das werden wir nachholen. Okay. Also ich danke Ihnen schön für das Gespräch. Dankeschön. Viel Spaß noch und viel Glück bei der Karriere. Danke. Ja. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, Sabine hat Ihnen Spaß gemacht, das Gespräch und auch die Frau. Und vielleicht haben Sie ein bisschen Interesse, mehr Interesse jetzt daran, sich auch einmal Ihre Stimme musikalisch anzuhören. Und das können Sie im Internet wunderbar. Sie hat eigene Webseite und zwar sabinebrandt.de. Alles ein Wort vor dem Punkt. Und wir wünschen ihr weiterhin viel Erfolg und wir wünschen uns, dass wir ihr bald wieder begegnen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, an der Produktion Bill Davidson. Wir wünschen Ihnen eine ganz tolle Woche. Seien Sie nett zueinander und bleiben Sie gesund. Ich sage ciao, tschüss, auf Wiederhören, bye bye und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch.

einzusetzen, spielt Strauß ein böses Spiel. Sein ganzes verbleibendes Leben nämlich widmete sich der Wissenschaftler und auch sein Widersacher, genau diese Art Politiker einzudämmen. Oppenheimer fürchtete sie, weil sie den skrupellosen Einsatz solcher hochgefährlichen Waffen für persönlichen Nutzen ohne Bedenken anwenden könnte. In The Persian Version ist Layla eine iranisch-amerikanische Frau, die danach strebt, ein Gleichgewicht zu finden und ihre gegensätzlichen Kulturen anzunehmen. Als ihre große Familie in New York City zur Herztransplantation ihres Vaters zusammenkommt, hält sie alle auf Distanz, bis ein Geheimnis ans Licht kommt. Past Lives. Zwei Tage lang finden zwei Koreaner, die als Kinder die Schule zusammen besucht hatten und Freunde waren, in New York City wieder zusammen. Wäre sie nicht nach New York gegangen und hätte dort mit einem Amerikaner zusammengelebt und ihn geheiratet, wäre man ein Paar geworden. Wie wäre das Leben wohl verlaufen? Das führt zu einer Frage nach Schicksal und Lebenswegen, die für beide zu zwei unvergesslichen Tagen und einer Antwort führen. Kino, Kino, Kino, Vorschauen. Von Susanne Nielsen für Sie zusammengestellt. Maestro kommt nur kurz im November 2023 in die Kinos. Bradley Cooper spielt den charismatischen amerikanischen Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein. Die Geschichte dreht sich um seine Liebe zu der kostarikanischen Schauspielerin Felicia Montealegre. Poor Things, eine junge Frau, die von einem unorthodoxen Wissenschaftler wieder zum Leben erweckt wurde, macht sich mit einem Anwalt auf den Weg zu einem stürmischen Abenteuer über die Kontinente. Frei von den Vorurteilen ihrer Zeit wächst sie standhaft in ihrem Ziel, für Gleichheit und Befreiung einzutreten. Der Film hat Willem Dafoe und Emma Stone in den Hauptrollen und ist schwarz-weiß und farbig dargestellt. Joan Baez, I Am the Noise, die Folksängerin und Veteranin der Gegenwartskultur, ist das Thema dieses intimen Dokumentarfilms, der uns an den Rand einer furchtbar traumatischen Offenbarung bringt, die ihr Leben grundweg verändert hat und beeinflusst hat. What Happens Later basiert auf dem Theaterstück Shooting Star von David Reitz mit Meg Ryan als Hauptdarstellerin und Regisseurin. Die Geschichte einer auf einem Regionalflughafen gestrandeten Dame, Frau, Meg Ryan spielt sie, zusammen mit ihrem Ex-Liebhaber Bill, dass sie sich immer noch miteinander beschäftigen und zueinander hingezogen und auch ein bisschen voneinander genervt fühlen. Während sie ihre Vergangenheit Revue passieren lassen und ihr Leben mit den Träumen und Fragen betrachten, ob ihr Wiedersehen natürlich rein schicksalshaft ist oder nur Zufall, das ist auch eine der Fragen. The Boys in the Boat ab 25. Dezember 2023 im Kino. Auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise geraten Mitglieder des Ruderteams der University of Washington ins Rampenlicht, als sie bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin um Gold kämpfen. Priscilla. Als der Teen Priscilla Beaulieu auf einer Party auf Elvis Presley trifft, wird der Mann, der bereits ein kometenhafter Rock'n'Roll-Superstar ist, in privaten Momenten zu etwas völlig Unerwartetem, zu einer aufregenden Schwärmerei, einem Verbündeten in der Einsamkeit, einem verlässlichen besten Freund. Durch Priscillas Augen erzählt Sofia Coppola in diesem tief empfundenen und hinreißend detaillierten Porträt der Liebe die unbekannte Seite dieses großen amerikanischen Star-Ehepaars. Sie zeigt uns Elvis und Priscillas lange Liebesbeziehung und turbulente Ehe, die von einem deutschen Militärstützpunkt bis zu einem traumhaften Anwesen, nämlich Graceland, führt. Eine Geschichte von Fantasie und Ruhm. Sommer 1900, Schweiz. Die 17-jährige Elisabeth will gerade ihr Gelübde ablegen, als der plötzliche Tod ihrer älteren Schwester sie dazu zwingt, das Kloster zu verlassen und auf dem Bauernhof der Familie zurückzukehren. Erstickt durch die erdrückende und strengen Regeln des Dorfes, folgt Elisabeth dem Beispiel ihrer Schwester, um das Geheimnis ihres Todes zu lüften, und wird langsam dazu getrieben, gegen die örtliche Ordnung zu rebellieren und ihr Recht,